Viel zu oft irrte ich. In Gärten irrte ich und lief dumm umher. Dabei wollte ich doch nur zu dir.